Auf der Zunge brennen kann. dir die Beine gelähmt sind, kannst du handgreiflich werden. Wenn du den Kopf verlierst, kannst du aufhören zu denken. Wenn dir die Stimme versagt, kannst du sie abgeben. We'll be right back. Schatten allesamt. Wir sind das schlecht entworfene Skizzenbild des Menschen, den es erst zu zeichnen gilt. Kleine Lektion, Staub wird zu Staub. Wir leben unser kleines bisschen Leben und sterben unser kleiner Lektion. Wir lernen unsere kleine Lektion. Staub wird zu Staub. Wir leben unser kleines bisschen Leben und sterben unser kleiner Lektion. Evolution.

Ich kann